Domian. Das 1 Live Talk Radio. 0800 5678 111. Im WDR Fernsehen und bei 1 Live. 0800 5678 111. So, ihr Lieben, schön, dass ihr da seid. Schon wieder ist tiefe Nacht und wir sind da. Ich freue mich, dass ihr eingeschaltet habt. Willkommen bei Domian, willkommen beim 1 Live Talk Radio. Freitagnacht, traditionsgemäß eine freie Telefon-Talkshow-Nacht. Wenn ihr euch gerne mit mir unterhalten wollt, Telefonnummer 0800 5678 111. Erster Anrufer, erste Anruferin ist Steffi. Und Steffi ist 27 Jahre alt. Ich grüße dich herzlich. Ja, hallo. Steffi. Steffi, um was geht's? Deswegen hast du angerufen. Und zwar geht's darum, dass ich da nicht mit klarkomme, dass meine Schwester jetzt plötzlich lesbisch ist.